Unsere Peiniger uns auf. Wir sollen anstimmen. Freudige Lieder und riefen uns zu. Singet und spielt, wir wollen ziehen. Wie könnten wir denn anstimmen, freudige Lieder unseres Herrn, da wo feindes Land ist? Wenn ich dich vergessen sollte, einmal nur, o Jerusalem, Heimatland, du.